Entschuldigung, der Bericht des Instituts für Geschichtsforschung, Professor Harvey Wolfgang, ist ein aus persönlichen Gründen wieder nach Wien zu kommen. Der hat mich gebeten, einzuspringen. Das ist eine zu schwierige Aufgabe, weil ich in der Lage war, eine ausgewählte Darstellung zu liefern, die Sie gerade machen. Ich werde also ganz kurz zusammenfassen, was in den Ausführungen zu lesen ist. Das Institut für Geschichtsforschung in Wien wurde 1994 gegründet. Die primäre Intention war damals die Forschung und Darstellung der österreichischen fachpolitischen und archäologischen Geschichte. Unter dem Einfluss von Theodor von Sicken ist diese erste Intention etwas umgewandelt worden. Verschwörung der Forschung in dieser Einrichtung war bei der Erklärung der historische Wissenschaften weiterentwickelt oder abgegeben. Heute existiert das Institut für Geschichtsforschung immer noch als eigenes Forschungsinstitut, allerdings in sehr enger, räumlicher und personeller Verbindung mit der Universität Wien. Am Institut arbeiten derzeit über 2000 Wissenschaftler. Es ist wieder eine ausgezeichnete Bibliothek. Forschung über die Bibliothek, alle drei des Mittelalters, sind zu einem Teil der Zusammenarbeit mit ähnlichen Institutionen durchgeführt worden. Nun war Schlafwache, die Zusammenarbeit mit dem Parlament, der Edition der Staubwache, das letzte Ökonomie der Beispiele in dieser Richtung, die Edition der Ökonomie, aber äußerst in einigen Arbeiten. Zusammenarbeit mit der Register-Imperie, zum Ingenieurdienst zu Beruf. Es gibt weitere Forschungsschwerpunkte bis hin zur Landesgeschichtenforschung, in der österreichischen Landesgeschichte, bis zur Definition von österreichischen Geschichtsquellen, Das Institut für Geschichtsforschung hat eine Reihe von Publikationen, bekannt ist es für die Mitteilung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Die Zeitschrift über 100 Jahre lang bereits erscheinen, dazu Ergänzungsbände und eine Reihe Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Etwas Besonderes im Vergleich zu den Einrichtungen, die wir so gehört haben, ist der Ausbildungskurs des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Es handelt sich dabei um eine eigenartige Mischung von Advanced-Ausbildung und gründlicher pädagogischer Schulung. Ein Kurs, der 3 Jahre lang dauert, der jetzt etwa 20 bis 30 Studierenden besucht wird. Im Rahmen des Kurses wird vor allem große pädagogische Schulen gegeben. Das ist der klassische Wissenschaften, die besondere Förderung gegeben, aber auch Lernelemente, die in zunehmenden Aufnahmen von Lehrplan, der Bibliothek Statistik, der Fachinternaten, der pädagogische Wissens arbeiten. Durchaus moderne Anforderungen, die man auch rechnen kann. Selbstverständlich ist das auch eine Praktikum und Ausführungen, Studien über Quellenkunde, Verfassungsgeschichte, Verwaltungsgeschichte, auch Kunstgeschichte. Die Absolvierung dieses Kurses für die Geschichtsforschung bewegt zum Einbringen der Geschichtsforschung fast im Schlachtenbereich, also als Voraussetzung für die Aufnahme als Archivar anzusehen. Die Absolvierung geht aber auch zu weiteren Forschungen. Lange Zeit war die Absolventen des Instituts für Geschichtsforschung der akademische Nachwuchs in Österreich und der Geschichte beschäftigen. Dabei muss man betonen, dass es nicht nur die akademische Geschichte gibt, sondern weiter hinausgehen. Ich habe mir bei der Vorbereitung noch gefragt, wie macht Wissen anwesend, der Anwuchsstörer, der Fälle auch arbeitet. Der Fest und ich müssen alles Absolventen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, mit dem ist im engeren Sinn, nein, nur nicht allein geblieben und wieder geworden. Als ein Beispiel dafür, dass es in den politischen und mittelalterlichen Experimenten gefundene Schulung und auch Rückenträge in anderen Bereichen. Neueste Tendenz im Institut, eine Herausforderung für Leute, die Rückenträge nach dem Osten. In den laufenden Kursen, in den letzten Kursen, kommen zunehmend wieder Studierende aus den christlichen Ländern, aus Slowakei, aus Slowenien, aus den alten österreichischen Gebieten, die in Wien wieder erwarten. Eine andere Herausforderung ist die rechtliche Absicherung des Instituts und die Einladung zur Sicherstellung einerseits ein eigenes Forschungsinstitut, andererseits aber auch eine sehr enge Verbindung mit der Universität. Die Professoren am Institut sind zum Teil Universitätsprofessoren und auch die Assistenten, die dies theoretisch auch sicher durchführen, sind zum Teil Assistenten am Institut für Geschichte und am Institut für das Bayerische Forschung. Das bringt Vorteile, bringt aber auch Nachteile durch die immer wiederkehrenden Universitätsreformen, die zu überschneiden mit der Selbstständigkeit des Instituts und zu einer rechtlichen Verarbeitung weiter verbinden können. Das sind eigentlich Probleme, die in die Hand spielen. Natürlich sind die Forscher und Lehrer der Instituts in gewährter Weise weiter, weil man in Hochschulen von der Anwendung nach oben ist, auch rechtlich, sodass man nicht sagen kann, ist, glaube ich, wie der Staat, das ist nicht gewissen, wie die gewissen Welt, sondern durchaus auch in dieser Zeit mitarbeitet, was wir wissen, und auch